Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Dongil News veröffentlichte die nationale Aktion gegen die Third-Stationierung, die 90 Bürger- und Gesellschaftsorganisationen Südkoreas umfasst, am 19. August einen Kommentar. Darin behauptete die Organisation, dass es in Südkorea keinen geeigneten Ort für Third-Stationierung gebe und dass die Aufhebung des Beschlusses zur Third-Stationierung der einzige Weg sei. So kritisierte man die Worte der südkoreanischen Beamten über die Überprüfung eines dritten Ortes.